auf! Deine Freundin dich aus dem Schneiderraum rausgeschmissen? Nein, mein Co-Finanzier. Echt? Meine Jungs brechen die Tür für dich auf? Platz 5. Spy. Susan Cooper Undercover. Von Paul Feig. Franchise mit Melissa McCarthy, die als taffe Übergewichtige die Kasse zum Klingen bringt. 2011 schrieb der Film- und Filmgeschäft-Analytiker Georg Sislen in der Zeit einen Text, der in gleicher Weise 2015 das Kinogeschäft beschreibt. Zitat, das ganz schön lang sein wird. Das Blockbuster-Sequel ist als Kern einer multimedialen Mehrfachverwertung dazu bestimmt, nicht nur eine Gefolgschaft als Nachfolger eines Publikums zu bilden, sondern auch alle kulturellen, sozialen und sprachlichen Grenzen zu überspringen, um kreuz und quer auf mehreren Märkten zu reüssieren. Daher gibt es natürlich Dinge, die es enthalten muss, etwa die Wiedererkennung, die Innovation, den größeren Spannungsbogen, die Selbstreflexion, das Errichten einer eigenen Bilderwelt. Platz 4. Insidious, Chapter 3. Jede Geschichte hat einen Anfang. Von Lee Whannell. Zweite Fortsetzung. Weiter mit Georg Sisler. Und so gibt es in den Multiplexen unserer Zeit offensichtlich nur noch 5 Arten von Filmen. Das Special Effects Bombardement mit Piraten, Zauberern, Vampiren, Superhelden und Robotern, den Animationsfilm für die ganze Familie, die transgressive Komödie, in der man über alles lachen soll, was irgendwie mit Körperausscheidungen und sozialen Peinlichkeiten zu tun hat, die romantische Komödie, in der alle Probleme der sexuellen Ökonomie rosarot angepinselt werden und im Saal 5 oder 6 der Folter- und Metzelfilm für die drastischeren Geschmäcker. Aber nicht genug mit solcher Standardisierung, bei der jeder ordentlich erzählte und menschenaffine Film schon eine kleine Sensation ist. Die Mehrzahl all dieser Filme sind Fortsetzungen, die sich schon einmal auf den globalen Bildermärkten bewährt haben. Denn dieses Kino wird für einen Markt gemacht und nicht für Menschen. Und ob es überhaupt noch von Menschen gemacht wird oder schon von digitalen Maschinen, die direkt an Marktanalysen und Zuschauerratings gekoppelt sind, fraglich. Und so kann man das sehen, unter unserem Lieblingsmotto, früher war alles besser. Platz 3, Ted 2 von Seth MacFarlane. Erste Fortsetzung. Sislen Zitat weiter. Man kann es aber auch, wie so vieles, ganz anders sehen. Zweifellos haben in den globalen Traumfabriken in den letzten Jahren Veränderungen stattgefunden, die nicht allein mit den Folgen von Digitalisierung, 3D-Hype, Kostenexplosionen und neuen Konkurrenzen durch DVD, Internet oder Computerspiel zu erklären sind. Natürlich hat jede wirtschaftliche Entwicklung ihre direkten und indirekten Auswirkungen auf die Bilder und Erzählungen des Kinos. Auch der Film reflektiert seine Globalisierung. Selbst ein erfolgreicher amerikanischer Film kann seine Produktionskosten auf dem heimischen Markt allein nicht mehr einspielen. Für Hollywood zum Beispiel ist der Weltmarkt längst kein Zusatzgeschäft mehr, sondern die Existenzgrundlage. Platz 2. Jurassic World von Colin Trevorrow. Vierter Teil des Dino-Franchise. Sislen-Zitat. Weiter. Bilder, Erzählungen, Mythen und Marken sind keine unbegrenzte Ressource. Im Gegenteil. Möglicherweise geht der Menschheit noch vor anderen Rohstoffen, Energie, Wasser, Böden, eine andere, entscheidende Ressource aus, die Fantasie. Gesetzt also den Fall, dass der Vorrat an Bildern, Zeichen, Erzählungen, Ideen und Sprachen keineswegs unbegrenzt, sondern im Gegenteil beklagenswert gering ist, und gesetzt weiter den Fall, dass die Globalisierung des Bildermarktes auch eine bemerkenswerte Form der Verdrängung oder gar Vernichtung semiotischen Materials bedeutet, dann gibt es für einen nachhaltigen Umgang mit Bildern nur wenige Optionen. Einer davon, natürlich, ist der Weg jener Kunst, die uns an die Kostbarkeit der Bilder erinnert und nach den Machtbedingungen ihrer Produktion fragt. Ein anderer jener, den wir aus dem Umgang mit anderen Rohstoffen kennen. Das Recycling. Schrieb Georg Sislen in der Zeit im Jahre 2011. Platz 1. Minions von Pierre Coffin und Kyle Belda. Spin-off von Figuren aus den Ich, einfach unverbesserlich, Teil 1 und 2 Animationsfilme. Richard Jefferies, Drehbuchautor, sagt in einem Interview, Kreativität verschwindet ja nicht. Sie sucht sich nur neue Wirkungsstätten. Auch dieses Zitat ist älter. Auch dieser Satz gilt noch.